Orchideen und Oliven, Oleander und Orangen, Blütenöl und Früchte, der Herr ist ein Geschenk. Antilopen und Gazellen, Getier des Feldes, Vieh aus tausend Herden, Vögel des Himmels, Fische des Meeres, der Herr ist ein Geschenk. Schaut den Tänzer, wie er tanzt, hört den Sänger, wie er singt, wie die Zitterschaller zittert und der Schofar tobt und lobt, wie der Heilige Geist der Wahrheit alle Winde webt und trägt. Wiederum sage ich dir, du bist ein Geschenk. Deine Blüten sollen duften, deine Früchte sollen reifen. Öl für die heilige Salbung sei dir unser Lobgesang. Wilde Tiere seien befriedet, Seufzen der Schöpfung sei beendet. Der Himmel küsse das Meer, das sei unser aller Gebet. Die holde Braut des Bräutigams vermehre gottesreiche Schönheit. Alle Tiere seien prächtig, fruchtbar, alle Engel furchtlos prächtig. Jedes Herz sei hoch erhoben, jede Seele weit geöffnet. Siehe, Jesus Christus, ja, du kommst bald. Deine Taten sind mir Gedenken, deine Worte Brot des Lebens, deine Schriften liebliches Land. Ja, mein Erdteil gefällt mir. Jesus Christus ist dein Name, Yeshua und Adonai, El Shaddai und Elohim, Gott und König Israels. Der Herr ist mein Gebieter und der Hörer des Gebets, Jesus Christus, der Messias und Erlöser seines Volks. Der Friede aller Schöpfung ist der König allen Seins. Schma Israel.